9. Meinen, finden, denken. Achar. Es stimmt. É verdade. Wahrheit. É verdade. Wahrscheinlich, vielleicht. Se calhar. Ja, so ist es. Pois é. Grammatik, Seite 146. Husten. A tosse. Regen. A chuva.